Felix ist sehr muskulös, sein Bauch ein Waschbrett. Auf Marlin muss das anziehen wirken, denke ich. Der Junge hat bestimmt viel mehr zu bieten als ich. Wobei wir schon beim vorletzten unserer Runde angelangt wären, beim guten Janosch. Auch er hat sein Pyjama-Oberteil im Zimmer gelassen, schließlich muss er ja mithalten können. Er trägt nur seine weinrote Hose. Sie ist ein wenig nach oben gekrempelt, man sieht seine kräftigen Waden. Von Charlie, einem Schüler aus der Landorf-Gruppe, hat er sich eine Brille geborgt. Damit will er intelligenter wirken. Ich weiß nicht, ob ihm das gelingt. Es ist eine schmale Brille mit viereckigen Gläsern, schwarzes Gestell. Florian meint, wenn es nach Janosch ginge, wären wir jede Nacht im Mädchengang. Er liebe den Spaß, den Kick. Außerdem hoffe er darauf, endlich einmal Marlins Brüste zu sehen. Sie soll es ihm versprochen haben in einer Nacht, als er alleine nach oben gelaufen ist. Der dicke Felix sagt, das sei alles Quatsch. Niemand hätte ihm das versprochen. Vor lauter Titten sehe er die Realität nicht mehr. Titten müsse man sich erarbeiten, sagt Felix. Die bekäme man nicht einfach so in die Hand gedrückt. Und ein kleiner, blondierter Junge mit Mondgesicht und herabhängenden Wangen schon gleich gar nicht. Das wäre unmöglich. Trotzdem sei Janosch der Anführer. Und ein großer sogar. Er würde das Rudel zusammenhalten, ihnen allen, wenn nötig, in den Arsch treten, meint Felix. Und darin sei er richtig gut. Das könne er. Neben ihm, dicht an die Seite gedrückt, läuft der Letzte im Bunde, ich selbst. Vorsichtig setze ich den linken Fuß vor den rechten. Mit dem Fingernagel ritze ich an der Wand entlang. Es ist ziemlich dunkel, ich fürchte mich ein wenig. So etwas habe ich noch nie gemacht. Nachtaktivitäten sind sowieso nicht mein Ding, da schlafe ich lieber. Janosch sagt, ich sei ein Langweiler. Schlafen könne ich noch, wenn ich tot bin. Außerdem würde ich ja Marlin sehen. Und wenn ich Marlin sehe, verginge mir das Schlafen, meint Janosch. Wahrscheinlich hat er recht. Ich sehe Marlins freundliches Lächeln vor mir. Das Haar, die Augen. Ob es sie freut, dass ich komme? Gut möglich, dass sie schlafen will. Das kann ich ihr nicht übel nehmen. Ich muss an mein Bett denken. Und an meine Eltern, die jetzt schlafen. Meine Mutter träumt bestimmt von mir, da bin ich sicher. Das ist immer so, wenn ich fort bin. Wahrscheinlich fragt sie sich, ob ich friere oder so. Sie überlegt bestimmt, ob ich die Tagesdecke eingepackt habe, die braune mit den weißen Streifen. Sie fragt sich vermutlich auch, ob ich das Fenster zugemacht habe, sonst könnte ich ja einen Schnupfen bekommen. So ist sie, meine Mutter, stets in Sorge um mich. Wahrscheinlich nicht deshalb so weich. Beim normalen Kind ginge das ja noch. Irgendwie könnte es das ausgleichen, mit Freunden, mit Alkohol, mit Spaß. Aber wenn du eh schon behindert bist, ist das schwer. Da neigst du dazu, dich unter dem Rock der Mutter zu verstecken. Ruhen, atmen, schlafen. Ja, ich würde sagen, ich bin ein richtiges Mutterkind. Ein billiges. Ich habe nur meine Schwester, die mich ab und an mit nach draußen zieht in die Nacht. Und ich habe Janosch, der sagt, ich solle mir nicht in die Hosen scheißen. Beides brauche ich wohl, um dann irgendwann alleine zu stehen. Genauso wie ich meine Mutter brauche, die ich liebe. Es klingt bescheuert, aber ich glaube, das nennt man Erwachsenwerden. So sagt man jedenfalls. Wieder setze ich meinen linken Fuß vor den rechten. Die anderen fünf Jungen sind schneller als ich. Ihr Gang ist rasch und geschmeidig, da komme ich nicht mit. Ich gehe langsam. Eher ist es ein Hinterdreinschleifen. Mein linker Fuß schleift gern. Ich kann ihn nicht richtig in die Höhe heben, habe nicht genug Kraft. Ich bin barfuß, trotzdem macht das Schleifen Lärm. Es hallt durch den gesamten Hurenflur. Janosch dreht sich zornig um. Falten bilden sich auf seiner Stirn. Doch dann erkennt er die Problematik. Schnell kommt er zu mir zurückgelaufen. »Ich nehme dich auf den Rücken«, sagt er entschuldigend. »Es wird zu laut.« »Es wird zu laut?«, frage ich. »Ja«, antwortet er. »Landorf hört uns. Ich werde dich tragen. Außerdem bist du sowieso langsamer als wir.« Alle stimmen ihm zu, selbst der dicke Felix. »Trägst du mich auch?«, fragt er an Janosch gewandt. »Um eine neue Foltermethode auszuprobieren?«, fragt dieser. »Nein, um mich zu tragen«, gibt Felix zur Antwort. »Schau erst mal, dass du deine Hose richtig trägst«, flüstert Janosch. Er deutet auf die Wäscheklammer an Felix' Pyjama-Hose. Dann dreht er sich um und geht in die Knie. Ich stehe nun hinter ihm. Mit einem Schmunzeln blicke ich an mir herunter. Ich trage den pechschwarzen Pyjama von meinem Vater. Er dürfte an die 20 Jahre alt sein. »When the going gets tough, the tough gets going«, ist darauf zu lesen. Eine uralte Rockerweisheit. Mein Vater liebt sie, schon seit Ewigkeiten, wenn das mal kein Zufall ist. Meine Haut ist ein wenig feucht, ich zittere. Ich habe einen widerlichen Geschmack auf der Zunge. Zum Mittag gab es Linseneintopf. Vielleicht sind es aber auch die Vanillecroissants vom Abend. Ich glaube, ich habe zu viele von ihnen gegessen. Ich zwänge meine Beine um Janos Hüften. Rechts ist das kein Problem, doch links macht es Schwierigkeiten. Es dauert. Felix und die anderen helfen mir. Janosch muss noch etwas in der Hocke warten. Dann erhebt er sich. Durch den kleinen Ruck werde ich in die Luft geschmissen. Ich falle fast. Schnell lege ich den rechten Arm um Janoschs Hals. Wir marschieren weiter. So laufen wir also, wir sechs. Die Nacht, der Hurenflügel, der Mond.